meisten Rapper sind zwar gut, doch zu schwul fürs Geld. Denn sie blicken auf den Strich zurück wie Blue Central. Das ist eigentlich nichts Schlimmes, doch wer meint, dass er King ist, sollte nicht vergessen, dass das Teil zwischen den Beinen sein Ding ist. Ich bin wieder mal alleine, so für Jackie on the Rocks. Und im Fernseher läuft nur Scheiße über irgendwelche Schmocks, die jetzt dicke Patte machen, weil sie Dieters Latte schmatzen. Auf die Vögel ist geschissen, weil sie sowieso verpatzen. Nach ner Single und nem Album ist für sie dann auch die Zeitung. Dann füllen sie das Arbeitsamt, aber nie wieder die Zeitung. So geht's allen im TV. Peter Klöppel wird ne Frau. Und um die Quoten zu erhöhen, steht Michael Jackson wieder auf. Das ist Manipulation im ganz großen Stil. Rapper steigen in die High Heels, weil sie dann groß verdienen. Diese schwanzlosen Meme. Erst die Ghetto Boys aus Compton und im nächsten Track sind sie wieder die gut betuchten Bonds. Die meisten Rapper sind zwar gut, doch zu schwul fürs Geld. Denn sie blicken auf den Strich zurück wie Blue Central. Das ist eigentlich nichts Schlimmes, doch wer meint, dass er King ist, sollte nicht vergessen, dass das Teil zwischen den Beinen sein Ding ist. Und es geht nicht mehr aufwärts, glaub mir, Rap säuft bald ab, weil er statt Straßenpoeten jetzt nur noch Sektsäufer hat. Jeder Depp freut im Takt und jeder Mac foltert Slugs. Doch Step J.I.G. ans Mike wird sich versteckt wie ein Duck. Denn die Pussys sehen nackt aus, fast wie L'Oreal London. Ich zieh die Pump-Action am U-Bahn-Klo zum Glory-Hole-Fronten. Diese Promi-Hos konnten es sich ja gut überlegen. Entweder zum Arsch inhalten, Blase, Balk oder zum Überleben. Die meisten Rapper sind zwar gut, doch zu schwul fürs Geld. Denn sie blicken auf den Strich zurück wie Blue Central. Das ist eigentlich nichts Schlimmes, doch wer meint, dass er King ist, sollte nicht vergessen, dass das Teil zwischen den Beinen sein Ding ist. Die meisten Rapper sind zwar gut, doch zu schwul fürs Geld. Denn sie blicken auf den Strich zurück wie Blue Central. Das ist eigentlich nichts Schlimmes, doch wer meint, dass er King ist, sollte nicht vergessen, dass das Teil zwischen den Beinen sein Ding ist.